Die Armee und das Volk der TVJK feierten ihren 68. Nationalfeiertag. Am 9. September suchten die Massen den Platz des Sonnenpalastes Kumsusan, dem heiligen Ort von Suzhou, auf, wo Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il mit den Antlitzen zu ihren Lebzeiten aufgebahrt sind und verbeugten sich ehrerbietig vor ihren Sonnenporträts. An dem Tag hoben in der Hauptstadt und den Provinzen die bunten künstlerischen Darbietungen die festliche Stimmung hervor. In Pyongyang, Bezirkshauptstädten, Städten und Kreisen gab es auch die Tanzveranstaltungen der Jugendlichen und Studenten.